Folge 15 von 24. Kalimera, liebe Mitreisende innen. Der Wüstenexpress muss mal kurz aufgetankt werden. Für diesen speziellen Zwischenstopp in Griechenland wurden alle im High-End First Class Souvlaki International Hotel untergebracht. Prunkstück der Moussaka-Gruppe. Also wenn das das Prunkstück sein soll, dann möchte ich die anderen Hotels von denen lieber nicht sehen. Ich muss sagen, ich finde es herrlich. Alleine die Aussicht. Ach, ich kann mir was Schöneres vorstellen, als die ganze Zeit auf eine Bauruine zu glotzen. Nun, bei besagter Bauruine handelte es sich um die bereits erwähnte Akropolis. Aber es ging ja jetzt gerade auch mal nicht um die Aussicht. Oder vielleicht doch. Allerdings dann eher die Aussicht auf das bevorstehende Essen. Musik in meinen Ohren. Ein exklusives Candlelight-Dinner im großen Festsaal des Hotels. Und alle wichtigen Mitreisenden waren versammelt. Gräfin Sophie von Scharmützel, ja, Hamilton Focus, Eugen Alten, die Damen Rot, Bill und Bob oder Bob und Bill, Albrecht Friedrichsberg, Jupp Straten und Willi Dahl. Halt! Sir Lancelot! Was? Sir Lancelot! Ach so, ja, genau. Hab ich was verpasst? Ich war ein Stündchen wie weggetreten, regelrecht platt. Hab wohl ein Nickerchen auf dem Parkplatz gemacht. Jedenfalls fühle ich mich wie gerädert. Sir Lancelot Smith war also auch wieder unter den Anwesenden. Ah, Kalispera! Gut, es sind alle da. Können wir anfangen? Daxi, Setaki, gib erst mal Uso auf die Haus. Haben Sie auch ein Eierlikör da? Da, von mir aus lässt sich ja alles sowieso nur im Suff ertragen. Aber Gräfin, bei Ihrer ganzen Meckerei, sagen Sie, warum sind Sie eigentlich hier? Wenn ich das selbst noch wüsste. Und Sie, Herr Friedrichsberg? Grundsätzlich, generell oder im Speziellen? Ich meine, warum reisen Sie mit dem Wüstenexpress? Wir besuchen einen alten Freund, den wir etwas unter die Arme greifen sollen. Ich will dem unter überhaupt nichts greifen, geschweige denn ist das mein Freund. Ich kenne den noch nicht mal. Ja, dafür bekommen wir die Reise aber geschenkt. Was? Davon wusste ich noch gar nicht. Dann weißt du es jetzt. Vorsicht mit Geschenken. Ich zum Beispiel habe diese Reis 12 meiner Mitarbeiter geschenkt. Und wie bedanken die sich dafür? Lassen sich alle einfach umbringen. Undankbares Volk. Naja, sie haben ja immer noch ihren treu ergebenen Lübcke. Oh, ob der jetzt so ein Gewinn ist. Außerdem ist er ein überführter Mörder und wurde eben der griechischen Polizei übergeben. Genau, zusammen mit den beiden schwarzen Witwen und Bratislav Pekipenko. Ein paar von den Galgenvögeln wären wir jedenfalls los. Apropos Galgenvögel, wann kriegen wir denn unsere Henkersmahlzeit? Kannst du einmal an etwas anderes denken als Wahnsinn. Als Essen? Ja gut, ja, schlafen. Denn nach dem Essen werde ich bestimmt wieder sehr schläfrig. Und wenn ich jetzt so, mich jetzt schon erlege, dann könnte ich mich... Kriege ich mich glatt, also bis zum ersten Gang noch, dann gehe ich auch hier auf den Teller. Dieser historische Speisesaal ist doch sehr prächtig, nicht wahr? Wenigstens die Menükarten könnten Sie einem aber schon bringen. Wir essen nicht à la carte. Der Chef des Hauses hat uns ein spezielles Überraschungsmenü zusammengestellt. Ich werde sehr ungern überrascht. Naja, so groß wird die Überraschung schon nicht sein. Es wird etwas Griechisches geben. Griechisch? Wir müssen Griechisch essen. Woher wissen Sie das, wenn es doch ein Überraschungsmenü geben soll? Naja, also beim Chinesen gibt es selten einen Uso aufs Haus. Ich gehe ja schon zu Hause nicht zu Griechen. Warum sollte ich ausgerechnet auf meiner Reise? Vielleicht, Gräfin, weil Sie gerade in Griechenland sind. Sie müssen der Küche auch mal eine Chance geben. Ich muss gar nichts. Vor allen Dingen nicht Griechisch essen. Vielleicht haben die auch Schnitzel. Noch. Also im Onassis, bei mir um die Ecke, da schmeißen ja der Vito und die Bärbel die Küche. Da machen die ein hervorragendes Schnitzel Hawaii mit Mittagssoße und Puffreis. Das kann ich nur empfehlen. Zum Glück sind wir jetzt nicht bei ihrem Onassis um der Ecke. Da besteht zumindest noch die hypothetische Chance, dass es hier irgendwas Genießbares gibt. Nicht vergessen, alles nimmt seinen Anfang beim Griechen und alles endet auch beim Griechen. Weise gesprochen, Häuptling Friedrichsberg. Und nach dem Ende gibt's immer ein Uso aufs Haus. Kann ich ein Eierlikör haben? Ich habe gar kein Haus. Dann kriegst du zwei. Ich habe ein Schlösschen und Penthäuser auf 4 Kontinenten. Na gut, das müssen Sie dann individuell mit dem Kellner regeln. Uso gibt's ja auch in Flaschen. Ich habe eben erfahren, dass es als erstes eine Suppe gibt. Jetzt verderben Sie uns doch nicht die Überraschung. Ich sag das nur, weil man mir nun als Vorspeise etwas anderes bringen wird. Wenn also noch einer lieber keine Suppe... Nun, was haben Sie denn gegen Suppen, Herr Eigen? Flüssig. Also, überflüssig finde ich die. Ich habe als Kind praktisch immer Suppe essen müssen. Deshalb habe ich mir geschworen, wenn ich einmal erwachsen bin, werde ich nie mehr... Und sind Sie es? Was? Erwachsen geworden? Oder warum benehmen Sie sich dann so kindisch? Moment mal. Was bekommen Sie denn stattdessen? Tintenfisch in einer speziellen Zubereitung. Oh, das klingt toll. Jetzt sagen Sie doch nicht immer, oh, das klingt toll. Das klingt aber toll. Schmecken muss es. Ich will meinem Essen ja nicht zuhören. Da kommt er ja schon. Wer? Ein Überraschungsgast? Der erste Gang. Ja, hier bin ich. Hier ist der Anfang von Abendessen. Hier bitte lecker Suppe mit der Zitrone und die Hähnchen und die Reis und für Sie Fische von der Tinte dazu Yamas Uso auf Hause. Haben Sie auch Eierlikör? Zitronensuppe oder Tintenfisch? Not gegen Elend. Na, dann lassen wir es uns mal im Mund. Ja. Bon Appetit. Guten Appetit. Das schmeckt aber. Ja, wer hätte das gedacht? Köstlich! Ja, die Griechen können schon kochen. Wie ist denn die Zitronensuppe? Hervorragend. Schmeckt frisch und gar nicht wirklich sauer. Mhm. Ja, mit dem Hühnchen und dem Reis. Sehr gehaltvoll. Das könnte auch ein leichter Eintopf sein. Und Ihr Tintenfisch? Herr Eigen, Ihr Tintenfisch? Ja, der Tintenfisch ist sehr frisch. Zu frisch, gerade zu lebendig. Ich hätte wollen es ein bisschen zerkauen müsste. Krabbelt er mir gerade wieder die Scheißröhre rauf. Ich krieg keine Luft mehr. Herr Eigen, machen Sie doch bitte keinen Quatsch. Oh. Zu spät. Er war wohl zu gierig, hat alles einfach runtergeschlungen. Hätte er mal lieber auf seine Mutter gehört und immer 30 Mal gekaut, dann hätte er jetzt zwar schwarze Zähne von der Tinte, aber der Fisch würde ihm nicht die Kehle zuschnüren. Also, mir hätte der Tentakelfisch nichts anhaben können. Hört das denn gar nicht mehr auf? Was meinen Sie? Das ständige Sterben um uns rum. Sie haben recht. Hatte noch irgendjemand Tintenfisch? Nein, alle anderen hatten Suppe. Kostas, können Sie bitte mal kommen? Nee, was Sie wollen? Wieso liegt da der dicke Mann in unsere leckere Tintenfischringe? Herr Eigen ist tot. Oh, da kann er keine Use mehr auf Hause trinken. Haben Sie auch Eierlikör? Ja, den könnten wir anderen dafür jetzt ganz gut gebrauchen, also in Use, nicht in Eierlikör. In Daxi, kriegt alle Use auf Hause, weil dicke Mann in den Tintenfischerringen liegt. Ich trage jetzt den dicken Mann raus und rufe Polizei. Ja, das wird das Beste sein. Ja. Können wir vielleicht in der Zwischenzeit schon mal den Hauptgang? Da! Entschuldigung. Ich kümmere mich. Wo kommen wir wieder? Uso auf Hause! Nein! Lieber Eierlikör! Ja. Also ich bin jetzt drauf und dran, diese verrückte Reise endgültig abzubrechen. Aber Gräfin, warum denn das? So kurz vor dem Ziel. Sie wollen doch auch nach Ägypten. Das schon, aber nicht um jeden Preis. Wenn als weitere Perspektive nur besteht, dass ich im weiteren Verlauf noch ums Leben komme, breche ich das Ganze doch besser vorher ab. Aber wieso wird diese kleine, illustre Reisegruppe so von Tod verfolgt? Ja, verfolgt ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Er hat uns längst eingeholt. Der Tod reist bei uns mit. Aber hat's nicht schon genug dahin gerafft? Meiner Ansicht nach schon. Und wir haben bisher nicht die geringste Ahnung, nach welchem Prinzip hier einer nach dem anderen abgemuxt wird. Was? Bei den beiden Witwen, klar. Die waren ihre Männer leid. Bei ihrer Belegschaft, Frau Gräfin, ist es auch klar. Aber warum werden Stratendahl und ich verfolgt? Wieso der antike Steinsturz? Wieso der tote Professor im Speisewagen? Wieso jetzt hier Herr Eigen? Und was hat es mit dieser Langspielplatte auf sich? Ich will das gar nicht wissen. Ich auch nicht. Ich möchte einfach nur überleben. Ja, und endlich mein Hauptgericht. Ne? Also, ich frage mich, was die heimliche Verbindung der Opfer ist, dass jemand sie umbringt. Ist es überhaupt nur ein Täter oder sind es mehrere? Oder ist es nur der pure Zufall, dass ausgerechnet auf dieser Reise mehrere Täter gleichzeitig ihre Opfer aus dem Weg räumen wollen? Also, ich muss das mal zusammen... Ich lehne jede Verbindung mit Ihnen hier ab. Ich bin Individualreisende. Ja, jetzt vielleicht, nachdem Ihr zwölfköpfiger Hofstaat erledigt worden ist. Ich habe keine Verbindungen. Also wenigstens nicht hier. Schauen Sie mal, ich kenne Sie auch alle nicht. Sie sind mir vor Antritt dieser Reise noch nie begegnet. Es besteht also kein Zusammenhang zwischen Ihnen und mir. Trotzdem muss es den irgendwo geben. Haben Sie schon mal eine Reise gemeinsam unternommen? Oder sind Sie zusammen zur Schule gegangen? Nein. Gemeinsame Bekannte? Ex-Beziehungen? Tja, irgendwo muss es doch eine Gemeinsamkeit geben. Oder will der oder die Täter Ihnen nur verhindern, dass die gesamte Reisegruppe Ihnen ihr Ziel erreicht? Dann könnte es natürlich eng werden. Für uns alle. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass sich Morde nicht einfach aus heiterem Himmel ereignen. Als ob der Himmel Friedrichsberg zugehört hatte, stürzte in dem Moment ein Kronleuchter von der Decke bitte, und krachte bitte auf die Dame in Rot. Bleiben wir alle ruhig und gelassen und freuen wir uns letztlich über dieses Ereignis. Wieso das denn? Die Dame ist tot. Ja, aber wenn es hier so weitergeht, dann kann nur noch der Mörder übrig bleiben. Spätestens dann wissen wir, wer es ist. Wer auch immer von uns diese Erkenntnis dann noch erleben darf. Ja gut, das ist natürlich Voraussetzung. Wie meint ihr das? Naja, da wenn nur noch du und jemand anderer übrig sind, dann weißt du ja, wer es ist. Ja, aber ich könnte dann auch noch der Mörder sein. Nein, du bist zu blöd. Ja, stimmt auch. Ich bin vermutlich der Einzige, der auch tot den Mörder noch überleben könnte. Sir Lancelot, da haben Sie zweifelsohne recht. Moment. Alles ist ein großer Zusammenhang. Friedrichsberg, schau nur. Ich glaube, die Dame in Rot will noch etwas sagen. Aha. Was gibt's denn? Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Tausende alter Zusammenhang. Reichtum. Schätze. Zehren. Tod. Hat sie noch etwas über mich gesagt? Wir standen uns ja sehr nahe. Also, sehr kurz. Ich meine, lagen. Aber ich erinnere mich immer noch gerne. Nee, tut mir leid, zu dir hat sie nichts mehr gesagt. Ja, klar, du hast ja auch mit ihr geredet. Über dich. Ihr habt über mich geredet? Nein, von dir. Was? Sie hat nichts mehr über dich, von oder zu dir gesagt. Nichts. Sie hat dich nicht mehr erwähnt. Schade. Dafür aber etwas anderes. Weiter geht's mit Folge 16.